Hello, hello and hello. Hallo, hallo und hallo. Now, I promised yesterday that I would tell you today. Ich habe dir gestern versprochen, dass ich es dir heute erzähle. Do you know, I remember I was very young starting to serve Jesus when this scripture put such a holy fear of God in my heart. Ich erinnere mich, dass ich noch sehr jung war, als ich anfing, Jesus zu dienen und diese Bibelstelle so eine heilige Gottesfurcht in mein Herz legte. Actually, the last few weeks, I've had this huge desire to pray for an increase of the fear of God in my life. In den letzten Wochen hatte ich das große Bedürfnis, für eine Zunahme der Gottesfurcht in meinem Leben zu beten. You know, I think if you look in the church in general today, there is very little fear of God. Wenn man sich heute die Gemeinde im Allgemeinen ansieht, gibt es sehr wenig Gottesfurcht. I mean true biblical fear of God that the Bible says is the beginning of all wisdom. Ich meine die echte biblische Gottesfurcht, von der die Bibel sagt, dass sie der Anfang aller Weisheit ist. And this scripture, when I was very young, it gripped me. Als ich noch sehr jung war, hat mich diese Bibelstelle sehr ergriffen. So how can we know that what we built will actually be lasting through the fire? Woher können wir wissen, dass das, was wir gebaut haben, auch im Feuer Bestand haben wird? Look what he says. Schau, was er sagt. The day it will make it clear, because it will be revealed by blazing fire. Der Tag wird es deutlich machen, denn es wird durch loderndes Feuer offenbart werden. And the fire will test and prove the workmanship of each builder. Und das Feuer wird das Werk eines jeden Baumeisters prüfen und bestätigen. I tell you, I had a vision of heaven once. I don't know if Jesus took me to heaven or if it was a vision. It was very real. Ich hatte einmal eine Vision vom Himmel. Ich weiß nicht, ob Jesus mich in den Himmel gebracht hat oder ob es eine Vision war, aber sie war sehr real. It really messed with me. Das hat mich wirklich verwirrt. I was taken to the future. Ich wurde in die Zukunft geführt. In the spirit. Im Geist. I was taken to that day, to the day. Ich wurde an diesen Tag gebracht, an den Tag. And I saw hundreds of hundreds, maybe thousands of pastors stand before Jesus. Ich sah Hunderte, vielleicht Tausende von Pastoren vor Jesus stehen. And they got no reward. Sie erhielten keine Belohnung. All of the work went through the fire and the judgment eyes of the eyes of judgment of Jesus. Ihre ganze Arbeit ging durch das Feuer und die Augen des Richters Jesus. And nobody got a reward. Und niemand erhielt eine Belohnung. Now, I'm not saying that no pastor will get a reward. I'm telling you my vision, my experience I had. Ich sage nicht, dass kein Pastor eine Belohnung bekommen wird. Ich erzähle dir nur meine Vision, meine Erfahrung, die ich hatte. And they were crying. Und die Pastoren weinten. I heard some of them say things like this: Jesus, I've sacrificed my family, I've sacrificed my time, I've given up everything to serve you. Ich hörte einige von ihnen so etwas sagen wie: Jesus, ich habe meine Familie geopfert, ich habe meine Zeit geopfert, ich habe alles aufgegeben, um dir zu dienen. And to many of them Jesus said, but that's not what I ask you to do. Zu vielen von ihnen sagte Jesus, aber das ist nicht das, was ich dir aufgetragen hatte. That's what you thought I asked you to do, but it's not what I ask you to do. Du hast gedacht, dass ich das von dir verlangte, aber es ist nicht das, was ich dir auftrug. You didn't do what I wanted. Du hast nicht getan, was ich wollte. Others to Jesus said this. Zu anderen sagte Jesus dies. You did it all with the wrong motive. Du hast das alles aus falschen Motiven getan. You wanted to build your own ministry. Du wolltest deinen eigenen Dienst aufbauen. Sorry, no reward. Tut mir leid, keine Belohnung. So how do we know that what we built within the foundation of Jesus or on the foundation of Jesus Christ will have reward? Woher wissen wir, dass das, was wir auf dem Fundament von Jesus Christus aufgebaut haben, belohnt werden wird? Look. Schau. From him. Von ihm. Through him. Durch ihn. And back to him are all things. Und zurück zu ihm sind alle Dinge. Any person who builds anything within the church. Jeder, der in der Gemeinde irgendetwas aufbaut. That has not been initiated in the heart of the Lord, I can already tell you, it will not pass the test of the fire. Das nicht im Herzen des Herrn begonnen hat, das kann ich dir jetzt schon sagen, wird die Feuerprobe nicht bestehen. You are not going to get reward for how much you did for Jesus, but if you did what he wanted you to do. Du wirst nicht dafür belohnt werden, wie viel du für Jesus getan hast, sondern ob du das getan hast, was er von dir wollte. Many people have given a lot of money in the offering on Sunday. They get no reward, and I tell you why. Viele Menschen, die sonntags eine Menge Geld gespendet haben, werden keine Belohnung bekommen. Und ich sage dir warum. Because Jesus wanted them to use the money to help the poor person on the street corner, and they didn't. Weil Jesus wollte, dass sie das Geld verwenden, um den Armen an der Straßenecke zu helfen, und sie haben es nicht getan. Now, I'm not saying you shouldn't put offering in a collection box on the meeting. I'm never going to say that. Ich sage nicht, dass du kein Geld in den Opferkorb in der Versammlung werfen sollst. Das werde ich nie sagen. But what I'm telling you is, when the money goes around, the collection goes around, you're supposed to quiet your heart and say, Jesus, how much? Aber ich sage dir, wenn die Kollekte herumgeht, sollst du dein Herz zur Ruhe bringen und sagen, Jesus, wie viel? You need to make sure that everything you build on the foundation is what exactly is in his heart for you. Du musst sicherstellen, dass alles, was du auf diesem Fundament aufbaust, genau das ist, was er in seinem Herzen für dich hat. So that's the first thing. Das ist das Wichtigste. So don't do a million things to serve Jesus. Tu also nicht tausend Dinge, um Jesus zu dienen. The Bible says that Jesus only did what he actually saw the Father do, nothing else. Die Bibel sagt, dass Jesus nur das tat, was er den Vater tun sah, sonst nichts. So the question that you have to answer is, am I doing what Jesus asked me to do? And if he didn't ask you to do anything, be home and happy with your family and love everybody. Die Frage, die du dir stellen musst, ist, tue ich das, was Jesus mir aufgetragen hat? Und wenn er dir nichts aufgetragen hat, dann sei zu Hause, glücklich mit deiner Familie und liebe alle. And love everybody. Liebe alle Menschen. Just walk around through this earth loving people. Geh einfach durch die Welt und liebe die Menschen. So the first thing is, you have to do what he asked you to do, not just do activities in your Christian life. Das Wichtigste ist, dass du das tust, was er dir aufgetragen hat, und nicht nur irgendwelche Aktivitäten in deinem christlichen Leben machst. Do you know, I'm still doing this devotional because I remember so clearly when he spoke to me to do them. Ich mache diese Andachten immer noch, weil ich mich so deutlich daran erinnere, dass er mich aufgefordert hat, dies zu tun. It's that simple. So einfach ist das. But aber you can do the thing that he asked you to do and it still cannot pass the test of fire. Du kannst das tun, was er dir aufgetragen hat, und es könnte trotzdem die Feuerprobe nicht bestehen. Because Paul says in the same letter to the Corinthians in the 5th chapter. Denn Paulus sagt im gleichen Brief an die Korinther im 5. Kapitel, that when we stand before the judgment seat, the motives and intentions of our hearts will be revealed. Dass, wenn wir vor dem Richterstuhl stehen, die Motive und Absichten unserer Herzen offenbart werden. So let's imagine a pastor asks you to be a home group, a life group leader. Stell dir also vor, ein Pastor bittet dich, einen Hauskreis zu leiten. Your first reaction must be, deine erste Reaktion muss sein, let me go back and talk to Jesus. Ich will mich zurückziehen und mit Jesus reden. And if he tries to put pressure on you, just say, let me go and talk to Jesus. Und wenn er versucht, dich unter Druck zu setzen, sag einfach, lass mich erst mit Jesus reden. And if Jesus said yes, you do it. If Jesus says no, you don't do it. Und wenn Jesus ja sagt, machst du es. Wenn Jesus nein sagt, dann machst du es nicht. I see we have to talk some more about this tomorrow. Wir werden morgen noch mehr darüber reden müssen. See you guys. Bis dann, Leute.